RC Beats. RC Beats. Yeah. Hardcore 2. Hardcore 2. Beard. Tricky M. Yeah. Okay. Ihr habt den ersten Teil von Hardcore genossen. Das hier ist der zweite Teil und es wird scharf geschossen. Ich werde Fotzen poppen, die du nie bekommen hast. Wenn sie die Wahl haben, nimm dich keinen Spaß. Das ist so krass, deine Mutter ist ne MIGF. Spreize ihre Beine und sie kniere auf der Klit. Ich spritze auf die Tits, meine Eier sind schon wund. Ihr Gesicht ist bunt, denn sie hat meinen Cock im Mund. Das ist Hardcore und weil es schön war, ähnelt ihre Fotze einem aufgeklappten Döner. Ich bin der Gröler, wenn es um Sex geht. Guck in meine Tasche, ich hab für dich noch ein Fickgerät. Du willst mich ficken sehen? Nein. Du kannst einen Fick spüren, meinen Dick einführen und mein Sperma runterspülen. Ja. Ich kacke in deine Fresse wie die Cupchicks. Ich merke schon, du frisst meine Kacke fix. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore. Ich bin ein Skeptiker, ich schaue skeptisch auf ich Epileptiker. Sei doch nicht so hektisch, Schaum in der Fresse, üble Reflexe, Pickel auf der Nase, du siehst aus wie eine Hexe. Rap ist deine Fotze, denn alle gehen durch, keiner gibt auf, jeder ist ein Schwanz durch. Jeder will den G-Punkt, G steht für Gangster, doch keiner ist am Ziel, sie hängen am Kitzler. Und dein Beschützer ist dein persönlicher, ins Gesicht Wichser, überall sind Spritzer. Du brauchst einen Spitzer, denn deine Latte ist so stumpf, aber wenn du weiter spitzt, merkst du, dass er schrumpft. Doch mir egal. Mein Problem ist es nicht, wenn ich abspritze, wird es zum jüngsten Gericht. Jünglich erfrischt, der Jüngling erwischt deine Moody im Ferrari mit einem Samenfleck im Gesicht. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore. Sehe dein Papa, wie er die Mama von hinten nimmt und eindringt Hammer. Ich sehe, dass er schwimmt in dem Vaginasaft. Ich wusste gar nicht, dass es mit dem ganzen Schädel schafft. Er ist so tief drin und es mief drin. Ihre Fotze ist eng, doch es riecht streng. Ich sehe einen String-Tanga, doch diesen Tanga trägt dein Papa. Das ist die Blamage, er zog die Arschkarte wortwörtlich, denn sie klebt an seiner Backe. Au Backe, das kann nicht gut gehen. Ich muss mich umdrehen, ich will das nicht sehen. Wenn ich das sehe mit meiner Vorstellungskraft, dann denk ich nur, wie Papi dich gezeugt hat. Schachmatucke, das war ein guter Zug, doch ich glaube, mit deinen Eltern ist genug. Boom. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore. Boom. Das ist Hardcore, 2 frisst Blei. Tut mir leid, ich bin wieder viel zu tight und ich schrei. Let me see you kill till 1, 2, 3, 4. Das ist der zweite Teil von Hardcore.